Und nun, Israel, vernimm die Satzungen und Verordnungen, deren Beobachtung ich euch lehren will, damit ihr am Leben bleibet und in den Besitz des Landes kommet, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch geben will. Ihr sollt zu den Geboten, die ich euch zur Pflicht mache, nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes beobachtet, die ich euch zur Pflicht mache. Ihr habt mit eigenen Augen gesehen, was der Herr wegen des Baal-Peor getan hat. Denn alle diejenigen, welche dem Baal-Peor nachgingen, hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte vertilgt. Während ihr aber, die ihr am Herrn eurem Gott festgehalten habt, heute noch alle am Leben seid. Bedenkt wohl, ich habe euch Satzungen und Verordnungen gelehrt, wie der Herr mein Gott mir geboten hat, damit ihr danach tuet in dem Lande, in das ihr einzieht, um es in Besitz zu nehmen. So beobachtet sie denn und haltet sie, denn darin soll eure Weisheit und Einsicht nach dem Urteil der übrigen Völker bestehen, die, wenn sie von allen diesen Satzungen hören, werden bekennen müssen: Wahrlich, ein weises und einsichtiges Volk ist diese große Volksgemeinde. Denn wo gäbe es sonst noch ein großes Volk, das eine Gottheit hätte, die ihm so nahe stände, wie der Herr unser Gott zu uns steht, so oft wir ihn anrufen? Und wo gäbe es sonst noch ein großes Volk, das so gerechte Satzungen und Verordnungen hätte wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und nimm dich wohl in Acht, dass du die Ereignisse nicht vergessest, die du mit eigenen Augen gesehen hast, und lass sie dir dein Leben lang nicht aus der Erinnerung entschwinden. Nein, tue sie deinen Kindern und Kindeskindern kund. Gedenke insbesondere des Tages, da du am Horeb vor dem Herrn, deinem Gott, standest, als der Herr mir gebot: Versammle mir das Volk, ich will sie meine Worte hören lassen, damit sie mich fürchten lernen, solange sie auf dem Erdboden leben, und es auch ihre Kinder lehren. Da tratet ihr nah heran und stelltet euch am Fuße des Berges auf, während der Berg bis in das Innerste des Himmels hinein in Feuerglut brannte, von Finsternis, Gewölk und Wolkendunkel umgeben. Der Herr redete dann zu euch mitten aus dem Feuer heraus. Den Schall seiner Worte vernahmet ihr wohl, aber nur den Schall. Eine Gestalt dagegen nahmet ihr nicht wahr. Er verkündete euch seinen Bund, den er euch zu halten befahl, die 10 Gebote, die er dann auf 2 Steintafeln schrieb. Mir aber trug der Herr damals auf, euch Satzungen und Verordnungen zu lehren, die ihr befolgen solltet in dem Lande, in das ihr hinüberziehen würdet, um es in Besitz zu nehmen. Da ihr nun an dem Tage, als der Herr am Horeb aus dem Feuer heraus zu euch redete, keinerlei Gestalt von ihm gesehen habt, so hütet euch mit aller Sorgfalt davor, euch dadurch zu versündigen, dass ihr euch ein Gottesbild in Gestalt irgendeiner Bildsäule anfertigt, die Nachbildung eines männlichen oder weiblichen Wesens, die Nachbildung irgendeines vierfüßigen Tieres, das auf der Erde lebt, die Nachbildung eines beschwingten Vogels, der in der Luft fliegt, die Nachbildung irgendeines Tieres, das auf dem Erdboden kriecht, die Nachbildung irgendeines Fisches, der im Wasser unter der Erde lebt. Erhebe auch deine Augen nicht zum Himmel und lass dich durch den Anblick der Sonne, des Mondes und der Sterne, des ganzen Himmelsheeres nicht dazu verführen, dich vor ihnen niederzuwerfen und sie anzubeten. Denn der Herr, dein Gott, hat sie allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel zur Verehrung zugewiesen. Euch aber hat der Herr genommen und euch aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten herausgeführt, damit ihr sein Eigentumsvolk würdet, wie ihr es ja am heutigen Tage seid. Gegen mich aber ist der Herr um euretwillen in solchen Zorn geraten, dass er geschworen hat, ich solle nicht über den Jordan kommen und nicht das schöne Land betreten, das der Herr, dein Gott, dir zum Besitz geben will. Sondern ich werde in diesem Lande sterben, ohne über den Jordan zu kommen, während ihr hinüberziehen werdet und jenes schöne Land in Besitz nehmt. So hütet euch nun den Bund, den der Herr, euer Gott, mit euch geschlossen hat, zu vergessen und euch ein Gottesbild anzufertigen. Ein Abbild von irgendetwas, das dir der Herr, dein Gott, verboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wenn euch nun Kinder und Kindeskinder geboren sind und ihr euch in dem Lande eingelebt habt und euch dann versündigt, indem ihr euch ein Gottesbild in irgendeiner Gestalt anfertigt und somit tut, was dem Herrn, eurem Gott, missfällt, so dass ihr ihn erbittert, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen gegen euch an, dass ihr dann unfehlbar gar bald aus dem Lande verschwinden werdet, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr werdet da nicht lange Zeit darin bleiben, sondern gänzlich vertilgt werden. Der Herr wird euch dann unter die Völker zerstreuen, und nur eine geringe Zahl von euch wird übrig bleiben unter den Heidenvölkern, zu denen der Herr euch führen wird. Dort werdet ihr dann Göttern dienen, die von Menschenhänden aus Holz und Stein gemacht sind, die weder sehen noch hören, nicht essen und nicht atmen können. Aber von dort aus wirst du den Herrn, deinen Gott, suchen und wirst ihn finden, wenn du mit ganzem Herzen und ganzer Seele nach ihm verlangst. Wenn du in Bedrängnis bist und alle diese Leiden dich in der Folgezeit treffen, so wirst du zum Herrn, deinen Gott, zurückkehren und seinen Befehlen gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen und will nicht dein Verderben und wird des Bundes nicht vergessen, den er deinen Vätern mit seinem Eide bekräftigt hat. Denn forsche doch in den früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, von dem Tage an, da Gott Menschen auf der Erde geschaffen hat, und forsche von einem Ende des Himmels bis zu dessen anderem Ende, ob je etwas so Großes sich zugetragen oder etwas derartiges gehört worden sei. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer heraus reden hören, wie du sie gehört hast, und ist dennoch am Leben geblieben? Oder hat Gott je versucht, auf die Erde zu kommen, um sich ein Volk mitten aus einem anderen Volke herauszuholen, durch Prüfungen, durch Zeichen und Wunder, durch Krieg und mit starker Hand und hocherhobenem Arm und durch schreckend erregende Großtaten, wie das alles doch der Herr, euer Gott, in Ägypten vor euren Augen an euch getan hat? Du hast es zu sehen bekommen, um zu erkennen, dass der Herr der einzige Gott ist und kein anderer außer ihm. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen, und auf der Erde hat er dich sein gewaltiges Feuer sehen lassen, und aus dem Feuer heraus hast du seine Worte vernommen. Weil er also deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt und dich in eigener Person mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt hat, um Völker, die dir an Größe und Macht überlegen waren, vor dir zu vertreiben und um dich herzubringen, um dir ihr Land zum Eigentum zu geben, wie es am heutigen Tage der Fall ist. So erkenne es heute und nimm es zu Herzen, dass der Herr Gott ist oben im Himmel und unten auf der Erde, sonst aber keiner. Darum beobachte seine Satzungen und Gebote, die ich dir heute zur Pflicht mache, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut gehe und du lange in dem Lande lebest, das der Herr, dein Gott, dir für immer geben will. Damals sonderte Mose im Ostjordanland 3 Städte aus, damit ein Totschläger, der einen anderen unvorsätzlich getötet hätte, ohne vorher mit ihm verfeindet gewesen zu sein, in eine von diesen Städten fliehen und dadurch sein Leben retten könnte. Diese Städte waren Beser in der Steppe auf der Hochebene für den Stamm Ruben, ferner Ramot in Gilead für den Stamm Gad und Golan in Basan für den Stamm Manasse. Und dies ist das Gesetz, das Mose den Israeliten vorlegte. Dies sind die Zeugnisse und die Satzungen und Verordnungen, die Mose den Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten vortrug, und zwar jenseits des Jordans, in dem Tale gegenüber von Bet-Peor, im Lande des ehemaligen Amoriterkönigs Sihon, der zu Hesbon gewohnt hatte und den Mose und die Israeliten bei ihrem Auszuge aus Ägypten geschlagen und dessen Land sie in Besitz genommen hatten. Ebenso wie das Land Ox, des Königs von Basan, das Land der beiden Amoriterkönige, die im Ostjordanlande gewohnt hatten, von Aroa am Ufer des Arnonflusses an bis zum Berge Sion. Das ist der Hermon, nebst der ganzen Steppe östlich des Jordans bis zum Meere der Steppe, am Fuße der Abhänge des Pisga. Da berief Mose alle Israeliten und sagte zu ihnen: Höre Israel, die Satzungen und Verordnungen, die ich heute laut vortrage. Lernt sie und beobachtet sie genau. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir hier alle heute noch am Leben sind. Von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berge aus dem Feuer heraus mit euch geredet, während ich selbst damals zwischen dem Herrn und euch stand, um euch die Worte des Herrn zu verkündigen. Denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und stiegt nicht auf den Berg. Die Worte aber lauteten so: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Hause der Knechtschaft, hinausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, irgendein Abbild von dem, was oben im Himmel oder unten auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und sie nicht anbeten. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Verschuldung der Väter heimsucht an den Kindern, ja an den Enkeln und Urenkeln derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Nachkommen derer, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Beobachte den Sabbattag, dass du ihn heilig haltest, wie der Herr, dein Gott, dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten. Aber der 7. Tag ist ein Ruhetag zu Ehren des Herrn, deines Gottes. Da darfst du keinerlei Geschäft verrichten, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Knecht noch deine Magd, weder dein Ochs noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch der Fremdling, der sich bei dir in deinen Ortschaften aufhält, damit dein Knecht und deine Magd ruhen können wie du selbst. Denke daran, dass du selbst ein Knecht gewesen bist in Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und hocherhobenen Arm weggeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, dir geboten hat, damit du lange lebst und damit es dir wohlergehe in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib und sollst dich nicht nach dem Hause deines Nächsten gelüsten lassen, nach seinem Felde, seinem Knechte und seiner Magd, seinem Ochsen und Esel und allem, was deinem Nächsten gehört. Diese Worte hat der Herr auf dem Berge zu eurer ganzen Versammlung mit lauter Stimme, mitten aus dem Feuer und dem dunklen Gewölk herausgesprochen und nichts weiter hinzugefügt. Er hat sie dann auf 2 Steintafeln geschrieben und diese mir übergeben. Als ihr aber die Stimme mitten aus dem Dunkeln heraus vernahmet, während der Berg in Feuerglut brannte, da tratet ihr zu mir heran, alle eure Stammeshäupter und Ältesten, und sagtet: Der Herr, unser Gott, hat uns nunmehr seine Herrlichkeit und Größe sehen lassen. und wir haben seine Stimme aus dem Feuer heraus gehört. Heute haben wir erlebt, dass, wenn der Herr mit Menschen redet, diese doch am Leben bleiben. Aber warum sollen wir uns jetzt noch in Todesgefahr begeben? Denn dieses gewaltige Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, so werden wir sterben. Denn wo gäbe es in der ganzen Menschheit jemanden, der wie wir die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer heraus hätten reden hören und doch am Leben geblieben wäre? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagen wird. Berichte du uns dann alles, was der Herr, unser Gott, dir sagen wird, so wollen wir es hören und befolgen. Als nun der Herr diese Worte vernahm, die ihr mit lauter Stimme an mich richtetet, sagte der Herr zu mir: Ich habe die Worte gehört, die dieses Volk mit lauter Stimme an dich gerichtet hat. Sie haben recht in allem, was sie zu dir gesagt haben. Möchte doch dieser ihr Vorsatz ihnen bleiben, mich allezeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten. Dann sollte es ihnen und ihren Kindern ewiglich gut ergehen. Geh hin und sage ihnen: Kehrt in eure Zelte zurück. Du aber bleibe hier bei mir stehen, damit ich dir alle Verordnungen und die Satzungen und Gebote mitteile, die du sie lehren sollst, damit sie danach tun in dem Lande, das ich ihnen zum Besitz geben will. So achtet denn darauf, dass ihr so tut, wie der Herr euer Gott euch geboten hat. Weicht weder zur Rechten noch zur Linken davon ab. Wandelt genau auf dem Wege, den der Herr euer Gott euch geboten hat, damit ihr das Leben behaltet und es euch wohl ergehe und ihr lange in dem Lande wohnen bleibet, das ihr in Besitz nehmen sollt. Dies ist nun das Gesetz, die Satzungen und Verordnungen, die ich euch nach dem Befehl des Herrn, eures Gottes, lehren soll, damit ihr nach ihnen lebet in dem Lande, zu dessen Eroberung ihr jetzt hinüberzieht, auf dass ihr, du und deine Kinder und Kindeskinder, den Herrn, euren Gott, euer ganzes Leben lang fürchtet und alle seine Satzungen und Gebote beobachtet, die ich dir zur Pflicht mache und auf das du lange lebest. So höre sie denn, Israel, und achte darauf, sie zu befolgen, damit es dir wohl ergehe und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir ein von Milch und Honig überfließendes Land zugesagt hat. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. So liebe denn den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen dir ins Herz geschrieben sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen reden, wenn du in deinem Haus weilst und wenn du auf der Wanderung begriffen bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie dir als ein Gedenkzeichen auf die Hand binden und als Stirnband zwischen deinen Augen tragen und sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Auch wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringen wird, das er dir, wie er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat, zu eigen geben will, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser, angefüllt mit Gütern jeder Art, die du nicht angefüllt hast, in felsgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivengärten, die du nicht angelegt hast, und du dich dann satt daran issest, so hüte dich wohl, den Herrn zu vergessen, der dich aus Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft herausgeführt hat. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Ihr dürft keinem anderen Gotte von den Göttern der Völker, die rings um euch her wohnen, anhangen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott in deiner Mitte. Es möchte sonst der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennen und er dich vom Erdboden vertilgen. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn in Massa versucht habt, sondern die Gebote des Herrn, eures Gottes, getreulich beobachten, sowie seine Zeugnisse und Verordnungen, die er dir zur Pflicht gemacht hat. Und du sollst das tun, was in den Augen des Herrn recht und gut ist, damit es dir wohlgehe und du in das schöne Land, das der Herr deinen Vätern zugeschworen hat, einziehst und es in Besitz nehmest, indem du alle deine Feinde vor dir her vertreibst, wie der Herr es verheißen hat. Wenn dann deine Kinder dich künftig fragen, was hat es mit den Zeugnissen und den Satzungen und Verordnungen auf sich, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat? So sollst du deinen Kindern antworten: Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, aber der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Und der Herr hat vor unseren Augen große und furchtbare Zeichen und Wunder in Ägypten am Pharao und seinem ganzen Hause getan. Uns aber hat er von dort weggeführt, um uns hierher zu bringen, damit er uns das Land gebe, das er unseren Vätern zugeschworen hatte. Daher hat der Herr uns geboten, alle diese Satzungen zu beobachten, indem wir den Herrn, unseren Gott, fürchteten, damit es uns allezeit gut gehe und er uns am Leben erhalte, wie es noch an diesem Tage der Fall ist. So werden wir denn als gerecht dastehen, wenn wir es uns angelegen sein lassen, dieses ganze Gesetz vor dem Herrn, unseren Gott, zu beobachten, wie er uns geboten hat.